Wach und fit durch Ordnung. Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Noch nie war der Mensch so vielen Reizen ausgesetzt wie heutzutage. Ständig kommen neue Informationen auf uns zu. So viele Dinge im Supermarkt, im Geschäft, auf dem Schreibtisch, aber auch daheim. Und da nicht unterzugehen, muss das Gehirn ständig entscheiden, welche Eindrücke wichtig sind und welche besser ignoriert werden sollten. Also je mehr Reizen wir ständig ausgesetzt sind, desto angestrengter ist das Gehirn und desto müder bist du natürlich. Daheim sollte so eine Insel der Erholung sein, wo möglichst wenige Reize auf dein Gehirn einprasseln. Aber oft ist ja genau daheim das Gegenteil. Unerledigte Arbeiten, Dinge, die aufgeräumt werden müssen, Dinge, die ausgemistet werden müssen, Unordnung, ständig viele Dinge, die auf uns einprasseln. Und genau darum kann Ordnung wach machen. Wenn du dich an einen unordentlichen Schreibtisch setzt, wirst du viel schneller müde, als wenn der frei von Dingen ist. Vielleicht nur ein Block, ein Kugelschreiber und eventuell dein PC darauf. Genauso wirst du viel wacher und fitter, eine Mahlzeit zu bereiten, wenn deine Küchenarbeitsflächen frei sind, wenn der Esstisch frei ist, die Bank, die Stühle, dann lässt sich's viel schöner kochen, als wenn man erst was beiseite räumen muss, ständig Sachen suchen muss, weil sie nicht an ihrem Platz sind. Jetzt geht's los mit den Ordnungstipps für Wachheit, um wach und fit zu sein. Dort, wo du dich entspannen möchtest, sollte natürlich am meisten Ordnung sein. Wenn das bei dir zum Beispiel die Küche ist, dann solltest du darauf achten, dass hier freie Flächen verfügbar sind, dass möglichst wenige Eindrücke auf dich niederprasseln, wenig Dinge, die ständig in dein Gehirn kommen. Oh, das muss ich noch erledigen. Also gerade sowas wie Briefe, die beantwortet werden müssen, sollten dann nicht auf der Küchenarbeitsfläche oder auf dem Küchentisch liegen. Wenn dein Ort eher der Wohnzimmer, Sofa ist, das Wohnzimmer, dann wäre es vielleicht hier wichtig, Wohnzimmer, Sofa frei, Couchtisch frei, wenn du deinen Schreibtisch vielleicht von dort aus siehst, auch da frei, die Sachen, die zu erledigen sind, sollten dann nicht offen rumliegen, sondern am besten in irgendeiner erledigen Schublade oder Schrank sein. Damit du die Aufgaben trotzdem nicht vergisst zu erledigen, gibt es natürlich viele Techniken, gibt es Notizen-Apps, wo du deine Erledigung aufschreibst und natürlich auch dann jeden Tag reinschaust. Aber das ist für dein Gehirn und damit du wach bist, viel besser, als wenn die Dinge ständig herumliegen und dich immer wieder erinnern, hier, du musst mich noch erledigen. Also überlege mal, wo du dich am meisten aufhältst, um zu entspannen und schau mal, was da alles noch rumliegt, was du aufräumen kannst, entrümpeln kannst, in Schränke verstauen kannst, die man zumachen kann, damit nicht ständig diese Eindrücke auf dich einprasseln. Und wenn du dann in diesem Raum bist und ein- und ausatmest, dann wird Kohlendioxid als Endprodukt des Sauerstoffaustauschs ausgeatmet. Und dieser Kohlendioxid kann auch dazu führen, dass du müde wirst. Darum einmal richtig Stoßlüften, jetzt, wenn es dann so kalt wird, gerne auch nur ein paar Minuten, alle Fenster auf, nicht nur auf Kippe und mal richtig durchlüften. Auch das kann fit machen. Mich persönlich macht es auch müde, wenn ich so jeden Tag das Gleiche zu tun habe, so im Büro, keine spannenden Aufgaben. Und wenn ich dann wieder ein Projekt habe, was mich voll interessiert, dann bin ich so voller Energie, gerade wenn ich einen neuen Ordnungsauftrag habe und zum Kunden fahren darf und wir misten da aus. Danach gehe ich meist so voller Energie raus und darum endlich etwas anpacken, was man vielleicht nicht jeden Tag macht, mal im Keller eine Stunde Power ausmisten. Das kann auch richtig Energie geben. Wichtig auch hier wieder, nicht den ganzen Raum ausmisten wollen und am besten noch die Wohnung und dann am Ende mehr Chaos haben als zuvor, sondern am besten wieder nur auf eine Ecke konzentrieren und die dann aber fertig bekommen. Das gibt Energie. Und da wären wir schon beim nächsten Tipp, das falsche Maß beim Ausmisten. Also zu viel machen auf einmal oder zu viel machen wollen und dann nicht schaffen und dann Chaos haben, macht müde. Aber 15 Minuten Timer stellen und dann Power aufräumen, das macht fit. Und dann geht es darum, eine Pause zu machen. Und in der Pause bewegt man sich am besten. Denn auch Bewegungsmangel macht müde. Das heißt, der regelmäßig Sport treibt, der ist wacher. Und Sport hört sich jetzt erstmal sehr anstrengend an, aber es reicht auch, spazieren zu gehen. Am besten, die WHO rät das, sind 30 Minuten Bewegung 5-mal pro Woche. Und der letzte Tipp heißt, ein großes, hohes Ziel haben, das dir Sinn gibt. Weil wenn du dir sagst, oh, ich sollte das Wohnzimmer aufräumen, dann motiviert das eher nicht. Aber wenn du dir sagst, boah, ich möchte heute Abend entspannt auf dem Sofa liegen können und mein Lieblingsbuch lesen und darum mache ich jetzt die ganzen Flächen frei, damit ich mich richtig entspannen kann. Oder ich lade mir am Wochenende meinen besten Freund ein und da soll es richtig schön aussehen, wenn der kommt. Am liebsten mag ich noch ein Kompliment haben, da würde ich mich aber freuen. Dann gibt dir das viel mehr Energie, viel mehr Leidenschaft, dann wirklich auch aufzuräumen. Das war's von mir. Ich wünsche dir viel Wachheit, viel Energie und viel Freude und Motivation beim Ausmisten und ordentlich werden. Und wenn du noch ein bisschen Motivation brauchst, dann kannst du gerne meinen Kurs 30 Tage für die Ordnung besuchen. Ich werde dir wieder einen Link mit einem Gutschein unten reinstellen oder du kannst mir auch immer gerne schreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast. Bis zum nächsten Podcast-Episode. Tschüss!